Sicher habt ihr schon mal eine Katze gesehen, wenn sie durch den Garten oder über die Straße schleicht. Könnt ihr auch wie eine Katze schleichen? Psst, die Katzen schleichen ganz leise. Wir fangen unser nächstes Lied ganz leise an. Leise, leise, wie die Katzen schleichen. Leise, leise, wie die Katzen schleichen. Leise, leise, wie die Katzen schleichen. Leise, leise, wie die Katzen schleichen. Leise, leise, wie die Katzen schleichen. Leise, leise, wie die Katzen schleichen. Leise, leise, wie die Katzen schleichen. Leise, leise, wie die Katzen schleichen. Da kommt ein kleiner Hund und macht wuff, wuff, wuff, wuff. Und die Katze läuft ganz schnell weg. Was sind das denn für große Tiere, die dort angelaufen kommen? Stampfen, stampfen, wie die Elefanten. Stampfen, stampfen, wie die Elefanten. Stampfen, stampfen, wie die Elefanten. Stampfen, stampfen, wie die Elefanten. Stampfen, stampfen, wie die Elefanten. Stampfen, stampfen, wie die Elefanten. Stampfen, stampfen, wie die Elefanten. Stampfen, stampfen, wie die Elefanten. Da kommt eine kleine Maus und macht piep, piep, piep, piep, piep, piep. Und der Elefant läuft ganz schnell weg.